Hörübung zu Kapitel 5, Abschnitt B. Thema: Das Handy feiert Geburtstag. Das Handy feiert mal wieder Geburtstag und als Geburtstagsgast begrüße ich Rudi Zechner von der Zeitschrift Chip. Herr Zechner, das Mobiltelefon hat nun schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. Ist das ein Grund zum Feiern? Selbstverständlich ist das ein Grund zum Feiern. Ganz genau genommen ist das Handy sogar schon über 30, denn Rudi Korlopp führte sein erstes Handygespräch bereits 1973. Weiß man noch, was das für ein Gespräch war? Ja. Er bestellte ein Glas Wasser in der Hotelbar, in der er gerade saß. Da hat sich ja an den Gesprächsinhalten bis heute nicht viel geändert. Inhaltlich wahrscheinlich nicht, da muss ich Ihnen recht geben. Noch immer drehen sich die meisten Handygespräche um die Banalitäten des Lebens, also wo bist du gerade, was machst du gerade, wann treffen wir uns und so weiter. Aber technisch hat sich natürlich sehr viel verändert. Der erste Schritt war der schwierigste und hat am längsten gedauert. Denn von dem ersten Telefongespräch von Rudi Korlopp in der Hotelbar bis zum ersten verkauften Handy sind 10 Jahre vergangen. Erst 1983 kam sozusagen das Urhandy in den USA auf den Markt. Das wog damals stolze 800 Gramm und kostete $4000. Dieses als Knochen beschriebene Urhandy war sehr unhandlich. Man kann es mit den heutigen Geräten gar nicht mehr vergleichen. Aber es hat sich immerhin 300.000 Mal verkauft. Wann kam das Handy nach Deutschland? 1986 wurde in Deutschland das analoge C-Netz gestartet. 1987 zählte man in Deutschland ungefähr 850.000 Nutzer, die mit einem mobilen Telefon kommunizierten. Dieses Gerät hatte damals ein Gewicht von 500 Gramm und kostete 1.500 Euro. Zum Massenphänomen wurde das drahtlose Telefonieren mit der Einführung des digitalen D-Netzes 1992. Dadurch sanken die Preise für die Gespräche und die Anzahl der Kunden stieg sehr schnell. 1999 tummelten sich schon 20 Millionen Nutzer im Funknetz. Bis heute ist die Zahl der Handybenutzer auf 65 Millionen gestiegen.